Aber wenn ein Hauch von der Strafe deines Herrn sie berührt, sagen sie ganz gewiss: O wehe uns! Wir pflegten ja Unrecht zu tun.